So, zu Beginn lese ich noch einmal den Text, den ich am gestrigen Abend bereits gelesen habe, aus dem ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 1 folgende. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige, für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Hier korrigieren Sie bitte die Lutherbibel. Wenn Sie eine andere Bibel haben, ist vielleicht besser übersetzt, richtiger übersetzt. Luther hat also diesen Begriff Soteria, der eigentlich Rettung bedeutet, mit Hilfe übersetzt. Und es ist ein großer Unterschied zwischen Rettung und Hilfe. Wenn jemand Zahnschmerzen hat und er kriegt eine Spritze, dann ist ihm geholfen worden. Aber wir sagen nicht, er ist gerettet worden. Aber wenn jemand in den Bergen abstürzt, dann ist er verloren, wenn nicht ein Suchtrupp ihn Rettung bringt. Wenn jemand unter einem Schuttberg begraben ist, dann ist er verloren, wenn nicht eine Mannschaft ihn rausbuddelt. Wenn jemand von einer Welle über Deck gefegt wird bei einer Sturmnacht auf dem Meer, ist er verloren, wenn es nicht eine Gelegenheit gibt, ihn aus dem Meer herauszuholen. Rettung ist immer existenziell, Hilfe ist nicht existenziell. Hilfe, man kann auch ohne Hilfe weiterleben. Aber ohne Rettung ist Lebensmöglichkeit nicht drin. Und darum wollen wir hier beim Grundtext bleiben. Das mit der Hilfe wäre so richtig für Wischiwaschi-Prediger, aber für klarstehende Verkündiger des Evangeliums sollte das klar sein, hier geht es um Rettung des Menschen. Rettung vor dem ewigen Verlorensein. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dann kommt die theologische Begründung, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Das ist von Minus zu Plus, ne? Also für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Das ist das einzige lebendige und echte Plus auf dieser Erde. Das ist das Kreuz, ist der Gekreuzigte. Ja. Nebenbei gesagt, dieses Thema Plus als Kreuz hat zum ersten Mal Wilhelm Busch gebraucht, nicht Reinhard Bonnke. Ja, das ist eigentlich von Wilhelm Busch. Also, und ich habe immer schon davon gesprochen, dass am Kreuz unser Minus durchkreuzt wurde und ein Minus zu einem Plus wurde. Und Plus bindet immer zwei Faktoren zusammen. Mensch plus den Gekreuzigten und Gott gibt eine neue Einheit. Was rauskommt, ist ein Christ. Keine Karteileiche. Ja. Also, das ist ein wichtiger Faktor, das einfach zu sehen. Das ist die theologische Begründung. Überhaupt, wir werden dann darauf zu sprechen kommen. Achten Sie bitte darauf, dass in diesem Text dreimal alle steht. Alle sind alle. Die Bibel sagt uns erstens, wir sollen für alle Menschen beten. Warum? Weil Gott will, dass alle gerettet werden. Das ist der Grund. Warum will Gott, dass alle gerettet werden? Weil sein Sohn für alle gekreuzigt wurde. Das ist die Begründung. Sie können auch von hinten anfangen. Sie können sagen, Jesus wurde für alle gekreuzigt. Er hat die Sünden aller Menschen am Kreuz getragen. Aus diesem Grund will Gott, dass auch alle Menschen gerettet werden. Sein erklärter Wille. Und weil Gott will, dass alle gerettet werden, darum ruft Gott durch den Heiligen Geist die Erretteten auf, für die noch nicht Erretteten zu beten. Also für alle, die noch nicht errettet sind, zu beten. Das ist der Grund der Fürbitte. Also wir haben hier eine sehr deutliche, klare Aussage über unseren Auftrag im Blick auf die Fürbitte. Ich möchte Ihnen zunächst eine Geschichte erzählen, die ich vor vielen Jahren während meines Theologiestudiums erlebte und die mich eigentlich ganz stark in der Fürbitte geprägt hat. Ich hatte als Theologiestudent ein Buch mit Namen. Das habe ich heute noch zu Hause liegen. Ein Buch, in dem ich Namen von Menschen einschrieb und dann für sie gebetet habe. Wenn ein Name nicht unterstrichen war, dann hieß das, der ist noch nicht gerettet. Wenn ein Name rot unterstrichen war, dann hieß das, der ist gerettet worden, während ich Fürbitte geübt habe. In der Zeit meiner Fürbitte. Wenn einer blau unterstrichen war, dann hieß das, der ist schon gerettet gewesen, als ich für ihn anfing zu beten. Und dann habe ich mich darauf eingestellt, da hatte ich also ganz bestimmte Anliegen, die ich vor Gott aussprach, für diesen Menschen, der schon gerettet ist. Ich habe also jeden Morgen auch eine solche Fürbittezeit gehabt während meines Theologiestudiums. Und an einem Morgen muss es wohl gewesen sein, dass mir Gott den Namen eines Schulkameraden ins Gedächtnis rief. Die Zeit, in der wir zur Schule gegangen sind, lag allerdings schon einige Jahre zurück. Ich war damals 22, ich bin mit 14, habe ich diese Hauptschule damals in der Ostzone verlassen. Also 14 bis 22, das sind 8, wenn ich mich richtig erinnere. Also waren 8 Jahre zurück. Ich muss zweitens hinzufügen, ich hatte mit diesem Schulkameraden kaum Kontakt gehabt, es war also kein Freund. Drittens muss ich hinzufügen, dass ich die Brücken zu diesem Leben total abgebrochen hatte mit meiner Bekehrung. Also mich interessierte meine Vergangenheit überhaupt nicht mehr. Weder Schule noch Arbeit noch sonst etwas. Ich habe also die Brücken meiner Bekehrung, meiner Wiedergeburt, das war ein Einstieg in ein neues Leben, ich habe die Brücken abgebrochen. Und nun hat Gott mich an den Namen dieses Schulkameraden erinnert. Und es war ein Drängen in meinem Herzen, für ihn zu beten. Ich begann also für Günther Fischer, so heißt er, zu beten. Und in dieser Zeit, während ich einige Tage, vielleicht eine Woche, eineinhalb Wochen für ihn gebetet habe, wurde das Drängen in meinem Herzen stärker, noch intensiver für ihn zu beten. Nicht nur am Morgen, auch tagsüber, immer wieder einmal seinen Namen auszusprechen. Und das Drängen wurde noch stärker. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich mit ihm in Verbindung kommen? Also es ist nur schriftlich möglich. Der lebte also damals noch in der Ostzone, nach meiner Überzeugung. Ich war in die Westzone emigriert. Da gab es also kein Herüber und Hinüber. Also war es nur schriftlich möglich. Aber wo wohnte der Typ eigentlich? Den Ort kannte ich ja, aber die Straße. Ich habe also einen Brief geschrieben und auf dem Briefkuvert eine umständliche Bezeichnung. Günther Fischer, seine Mutter, hatte oder hat ein kleines Milchgeschäft in der Nähe einer Spedition, die wiederum in der Nähe des Schlossberges und so weiter. Also es war ein halber Roman auf dem Briefkuvert. Und mit diesem halben Roman auf dem Briefkuvert habe ich den Brief abgeschickt. So. Nun muss man ja wissen, dass die Leute damals in der Ostzone sehr kritisch waren und so Zeug auch sehr schnell weggeschmissen haben. Aber ich war ganz erstaunt. Nach ungefähr 10 Tagen hatte ich Antwort. Ein Brief kam zurück. Aber nicht der Brief von ihm geschrieben, sondern von der Mutter. Und jetzt hören Sie genau, was da drin stand. Zunächst hat diese Frau sich bedankt, dass ich nach ihrem Sohn gefragt habe. Und dann schrieb sie: Mein Sohn ist auch seit einiger Zeit in Westdeutschland. Das war das Erste. Zweitens schrieb sie, mein Sohn wohnt in Frankfurt. Ich wohnte damals auch in Frankfurt. Drittens nannte sie den Ort in Ginnheim. Ich wohnte auch in Ginnheim. Schließlich hat sie die Straße genannt, Ginnheimer Landstraße. Ich wohnte auch in der Ginnheimer Landstraße. Und dann hat sie die Nummer genannt, es war 178 und ich habe in 180 gewohnt. Also unser theologisches Seminar war Ginnheimer Landstraße 180 und er wohnt in einem Hochhaus daneben, 178. Es war eine so deutliche, klare Führung Gottes durch Fürbitte. War ganz klar, was Gott natürlich vorhatte. Verstehen Sie? eine klare Führung Gottes durch Fürbitte. Das hat meine Fürbitte geprägt. Ich habe empfunden, ich habe erlebt, wie Gott seltsam führt, was Gott alles tun kann, wenn wir in der Fürbitte treu sind. Ich habe heute 6 Punkte und wir werden das überstehen. Erster Punkt, ich beginne immer mit wirkungsvolle Fürbitte. Das brauchen Sie also nicht immer schreiben, sondern was dann kommt. Erstens, wirkungsvolle Fürbitte geschieht auf dem Hintergrund einer klaren Diagnose. Was verstehe ich darunter? Wir brauchen in der Fürbitte, wenn wir anfangen für Menschen zu beten, eine Grunddiagnose. Eine Grunddiagnose, darunter verstehe ich, ich muss mir darüber klar sein, ob dieser Mensch, für den ich bete, ein Kind Gottes ist oder noch nicht. Ob er wiedergeboren ist oder noch nicht. Ob er Christ ist oder noch nicht, also im tiefsten Sinne. Ich muss mir also klar sein, was ist das eigentlich für ein Mensch, für den ich jetzt anfange zu beten. Und darum ist es wichtig, dass wir es lernen, als Beter eine geistliche Diagnose zu stellen. Und ich wage es zu behaupten, von mir jedenfalls, wenn ich 10 Minuten mit einem Menschen spreche, weiß ich, ob er wiedergeboren ist oder nicht. Also das, an allen Reaktionen, die kommen, ich brauche nur den Namen Jesus nennen und ihnen in die Augen gucken, dann kann ich schon ein bisschen was entdecken. Also das, wenn einer wiedergeboren ist, hat man sofort einen geistigen Kontakt und kann normalerweise, wenn er nicht als Wiedergeborener total in Sünde lebt, aber wenn er ein, sagen wir, normalbürgerliches, wiedergeborenes Leben führt, dann kann man empfinden, wie da doch ein gewisser Kontakt ist. Wichtig ist also eine Diagnose. Wir haben in der Bibel wunderbare Fürbittegebete, die ausschließlich für Christen sind. Zum Beispiel von Paulus. Paulus hat im Epheserbrief Kapitel 3 ein wunderbares Fürbittegebet geschrieben, das nur für Christen ist. Hören Sie das mal an. Ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und ich bete darum, dass er euch Epheser, Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist am inwendigen Mensch, dass Christus bewohne, nicht wohne, sondern bewohne euer Herz durch den Glauben, dass ihr durch die Liebe eingewurzelt und gegründet werdet, dass ihr mit allen Heiligen erkennt, welches die Höhe und die Tiefe und die Breite und die Länge der Liebe Gottes ist, auch die Liebe Christi erkennt, die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werden könnt mit aller Fülle Gottes. Dem aber, der überschwänglich mehr tun kann, als was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist ein Fürbittegebet. Ja? Also hier hat Paulus ganz klare Fürbitteanliegen ausgesprochen, die ausschließlich für wiedergeborene Christen sind. Also ich kann nicht für einen nicht wiedergeborenen beten, dass er stark wird am inwendigen Menschen durch seinen Geist. Der hat doch gar keinen inwendigen Menschen. Der hat nur einen äußeren Menschen, aber keinen inwendigen. Der inwendige Mensch wird ja erst durch die Wiedergeburt in mir hineingelegt. Dann habe ich erst einen inwendigen Menschen. Sonst bin ich ja noch eine Leiche, ja. Aber wenn ich wiedergeboren bin, dann kommt ein neuer Mensch in mich hinein. Das ist der inwendige Mensch. Ich kann nicht darum beten, dass der nicht Wiedergeborene eingewurzelt und gegründet ist in der Agape. Die kann der gar nicht haben. Denn die Agape ist die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unser Herz hineintransportiert wird. Die wohnt nicht auf unserer Mist. Das ist also eine absolute geschenkte Liebe von Gott. Dieses Gebet ist also ausschließlich für wiedergeborene Menschen. Aber dann gibt es auch, oder denken Sie an Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet ist eindeutig für wiedergeborene Menschen. Hier haben wir Anleitung, wie wir für Schwestern und Brüder in unserem Gebetskreis oder in unserer Gemeinde beten können, die uns Gott aufs Herz legt. Da haben wir eine Anleitung. Da können wir das als Modellgebet verwenden. Also nicht einfach herunterbeten, wie ich das jetzt zitiert habe, ja, sondern da bleibt man bei jedem Punkt stehen und bringt diese Anliegen zentral vor den Herrn. Aber wir haben eine Gebetsaufforderung in der Bibel, eine Fürbitteaufforderung in der Bibel, die ausschließlich für noch nicht wiedergeborene, noch nicht errettete Menschen ist. Und das ist 1. Timotheus 2. Ist klar. Betet für alle Menschen, denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also da sind die noch nicht geretteten Menschen angesprochen. Für die sollen wir beten, dass sie gerettet werden. Und sehen Sie, wenn Sie jetzt für einen Menschen beten, dann brauchen Sie diese Diagnose. Wenn er ein Christ ist, wird Ihr Gebetsfeld, also der Raum Ihres Gebetes, der Gedankenraum, der Wunschraum Ihrer Gebete sehr, sehr weit gespannt sein. Da gibt es viele Anliegen, die Sie aussprechen können, je nach geistlichem Stand dessen, für den wir beten. Wenn Sie aber für einen Menschen beten, der noch nicht Christ ist, gibt es nur ein einziges Gebet. Und das ist nicht, Herr, gib, dass er seinen Führerschein besteht, oder Herr, mach den wieder gesund, das können Sie nebenbei sagen, ist auch völlig unwichtig. Sondern es gibt ein zentrales Gebet, da geht es um Rettung. Um Rettung von Menschen. Um was denn sonst? Und das gilt auch für die Eltern. Wenn Sie noch nicht wiedergeborene Kinder haben, dann sollte Ihr Gebet um dieses Thema gehen. Und nicht, dass er sein Abitur besteht und dass er eine gute Frau bekommt und einen guten Mann und alles Mögliche und einen Beruf. Das können Sie nebenbei sagen. Das darf nur nebenbei. Das können Sie nebenbei sagen. Da gibt es nur ein wichtiges Anliegen, dass dieser Mensch gerettet wird. Das muss das Grundanliegen unseres Herzens sein. Ich habe eine Mitarbeiterin aus der Schweiz, die nicht immer mit mir reist, aber wenn sie eben Gelegenheit hat, eine 67-jährige Frau. Sie hat 7 Kinder und 23 Enkel. Und sie hat zunächst einmal, war das ihr Anliegen, dass alle Kinder gerettet sind. Und sie hat 10 Jahre lang für einen ihrer Söhne gebetet, der noch nicht gerettet war. Sie hat immer wieder gefastet und gebetet für ihren Sohn. Und sie ging so weit, dass sie gesagt hat, und Herr, wenn du ihn ins Gefängnis bringst, aber gerettet soll er werden. Merken Sie, die hat nicht Wert darauf gelegt, dass er Karriere macht. Sie hat gesagt, und wenn du ihn ins Gefängnis bringst, aber gerettet. Und genau so war es. Im Gefängnis wurde er gerettet. Das heißt, Gott hat ihn durch ein Delikt ins Gefängnis gebracht und dort wacht er auf. Und seitdem ist er gerettet, seitdem ist er ein Kind Gottes, er arbeitet jetzt in der Gemeinde mit. Ist ein brauchbarer Mitarbeiter. Aber merken Sie, das ist der Ernst einer Mutter. Dass hier ein Mensch so weit geht, weil er genau weiß, Rettung ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Was hilft es, wenn er eine gute Ehe führt und ein wunderbares, sauberes und anständiges Leben und nach 70 Jahren rutscht er ab in die Hölle? Was hilft das? Rettung. Und wirkungsvolle Fürbitte geschieht auf dem Hintergrund einer klaren Diagnose. Also wagen Sie es ruhig, wenn Sie Fürbitte üben, auch eine Diagnose zu stellen. Und dann stellen Sie sich darauf ein. Zweitens. Wirkungsvolle Fürbitte setzt eine Pro-Haltung, eine Pro-Einstellung zu allen Menschen voraus. Deswegen heißt ja Fürbitte. Für heißt Pro. Also ich kann nur dann Fürbitte üben, wenn ich eine Für-Einstellung habe. Es ist sehr wichtig, der Fürbitter muss ein erbarmendes Herz haben, ein priesterliches Herz. Und er muss eine grundsätzlich positive Einstellung zu allen Menschen haben, sonst kann er nicht Fürbitter sein. Also ein Fürbitter darf zum Beispiel nicht sagen, der Langhaardackel, der soll sich auch mal seine Haare schneiden lassen, oder die Panke oder die Popper oder die Grünen oder die Braunen oder irgendwas. Also er darf nicht Menschen abqualifizieren in seiner inneren Erregung, in seinem Ärger. Er darf überhaupt keinen Ärger haben auf Leute. Ein Fürbitter ist nicht geeignet. Gott kann ihn als Priester nicht gebrauchen, wenn er nicht eine grundsätzlich positive Einstellung zu allen Menschen hat. Liebe zu allen Menschen. Das ist die geistliche Überlegenheit der Fürbitter. Dass sie sich nicht mehr aufregen müssen über andere. Dass sie ganz stark verzeihen und vergeben können. Sieh, ich bin so froh, dass ich das gelernt habe, mit Freude zu vergeben. Seitdem fahre ich viel lieber Auto. Ich ärgere mich nicht, wenn einer schneidet, sage ich nicht, dieser Dackel da vorne oder so, ja. Sage ich, Herr, danke, ist eine Gelegenheit zu vergeben. Ja. Ich bin froh, wenn ich Menschen vergeben kann, weil mir so viel vergeben wurde. Der Fürbitter ist gerne bereit, viel und reichlich zu vergeben. Er will nicht, dass etwas zwischen ihm und den Menschen steht. Ich habe hier eine Erfahrung gemacht, die ich Ihnen gerne mitteilen möchte, die negativ ist. Ich habe viele Jahre auf St. Pauli gearbeitet, in dem dortigen Missionsteam, jedes Jahr eine Woche Evangelisation auf der sündigsten Meile der Welt. Wir haben sehr viel Straßeneinsätze gehabt, Predigt auf der großen Freiheit in der Nähe der Reeperbahn und so. Und wir hatten eines Tages ein Straßenfest. Da war die Talstraße 13, das ist die Parallelstraße zur großen Freiheit, dort wo das Haus der Heilsarmee ist. Dort die Straße wurde abgeriegelt von der Davidswache, der Polizei von St. Pauli. Und auf dieser Straße war von unten bis oben alles fest. Also ein wunderbares Fest. Christliche Schuhputzer, christliche Würstchenbrater, die Heilsarmee-Kapelle hat geposaunt. Und es war also alles Leben und ein Lastwagen stand in der Mitte mit Lautsprecheranlage und ich durfte so alle halbe Stunde, 10 Minuten, 15 Minuten predigen. Ich habe das mit großer Freude getan. Und nun erlebe ich Folgendes. Ich predige und ich beobachte plötzlich, wie eine Unruhe unter die Leute kommt. Alles dreht sich um, ich gucke auch und ich sehe, wie ein Mann plötzlich in die Talstraße einbiegt und sich unter die Leute mischt, der aussah wie ein Dämon. Er hatte einen Irokesenschnitt, er war tätowiert im Gesicht, er hatte einen Nidenanzug an, er sah also ganz schrecklich aus, wie ein Dämon. Und, Sie haben es erraten, ja? Es war Rocky. Und ich habe nichts Besseres gewusst, als zu beten, Herr, schick diesen Typen so schnell wie möglich hier von der Talstraße weg. Der versaut mir die ganze Atmosphäre mit der Predigt. Also ich habe ihn sozusagen weggebetet. Ich hatte eine grundsätzlich negative Haltung. Als ich den gesehen habe, den hätten Sie auch mal sehen müssen, ja, der sah wirklich aus wie ein Dämon. Und ich habe gebetet und nach 5 Minuten war der weg. Ich atmete auf. Ein Jahr später ist Rocky zum Glauben gekommen. Aber nicht durch mich. Ich war für Rocky das ungeeignetste Werkzeug. Selbst wenn ich auf ihn zugegangen wäre, meine negative Haltung ihm gegenüber hätte von Anfang an alles blockiert. Rocky kam durch einen jungen Menschen zum Glauben, der ihn lieb hatte. Und der in Liebe auf ihn zugegangen ist. Durch ihn kam er zum Glauben. Und das ist für mich eine Erfahrung gewesen, als ich das Buch von Rocky in die Hand bekam und plötzlich an dieses Ereignis erinnert wurde, hat der Geist Gottes gesagt, du nicht. Du nicht. Und in dem Augenblick, wo wir also eine negative Einstellung zu irgendeinem Menschen haben, blockieren wir uns selbst in der Fürbitte. Dann sind wir nicht mehr in der Lage, Menschen in Liebe zu begegnen. Und Fürbitte ist ein Dienst der Liebe. Ich war vor einigen Jahren, das ist vielleicht 7 Jahre jetzt her, im Krankenhaus. Ich wurde mit einem akuten Blinddarm eingeliefert. Ich würde heute nicht mehr am Leben sein, wenn meine Frau nicht so drauf gedrängt hätte, sie ist Krankenschwester, und gesagt hätte, jetzt kommt der Arzt. Also jetzt gucke ich mir das nicht länger an. Der Arzt hat also festgestellt, Blinddarm, ich kam Samstagabend um 7 ins Krankenhaus. Ich hatte eine hohe Blutsenkung, also äußerster Entzündungswert. Ich wurde noch in der Nacht operiert, der Blinddarm war bereits perforiert und es hätte also nicht mehr lange gedauert, wäre es zum Durchbruch gekommen. Und als ich aufwachte nach der Operation, fand ich wieder in einem Zimmer, mit drei Betten. Ein Bett war leer und in einem Bett an der Tür lag ein junger Mann. Erste Gespräche haben ergeben Türke. Zweite Gespräche, natürlich Muslim, na, klar. Türke und Muslim. Welche Einstellung haben wir in einem solchen Fall? Ne? Also Türk und Muslim. Naja. Gott hat mir von Anfang an einfach eine große Liebe geschenkt. Und Gott hat mir von Anfang an, eigentlich in der ersten Stunde, als wir uns unterhielten, gesagt, durch den Heiligen Geist war das mir innerlich völlig klar. Gott sprach, du darfst hier nicht Evangelist sein, denn das hält kein Nachbar aus eine Woche. Du bohrst den als Evangelist in den Boden. Ja, das hält keiner aus. Wissen Sie, Evangelist darf man gerne sein bei einer Konferenz und bei einer Evangelisation darf man auf die Pauke hauen, auf den Putz, da darf was bröseln und runterfallen und darf man ruhig mal massiv arbeiten, aber Evangelist darf man nicht in der Nachbarschaft sein. Da muss man was anderes sein, nämlich Freund. Und das war sofort das Stichwort, was der Geist Gottes mir eingab, Freund. Und ich habe Tanju in diesen 8 Tagen nicht von den Augen abgelesen, was er sich gerne gewünscht hat. Ich habe ihm angehört, er hat unwahrscheinlich gern gesprochen. Er hat viel von seiner Familie geredet. Er war sehr intelligent, belesen in der deutschen Literatur, obwohl er erst seit 6 Jahren in Deutschland war damals. Und er hat über seinen Glauben gesprochen. Und dann begannen vergleichende Religionsgespräche. Das darf man gar nicht laut sagen, ne? Wird man gleich in eine komische Ecke gedrängt. Das heißt, ich habe nie angefangen, sondern ich habe immer ihm erzählen lassen. Und dann habe ich gesagt, und in der Bibel ist das so. Ja? Und in der Bibel ist das so. Wir haben also verglichen miteinander. Und ich weiß noch die Nacht, es war die 3. Nacht, ich konnte nicht schlafen. Und ich betete für Tanju, ich streckte meine Hände aus, ich segnete ihn, er hat es nicht gesehen. Er hat schön, schön süß geschlafen, wusste nicht, was jetzt geschieht. Streckte meine Hände aus zu ihm hin und segnete ihn im Namen Jesu. Und in diesen Augenblicken sprach der Geist Gottes zum 2. Mal zu mir und sagte, er wird gerettet werden. Er wird gerettet werden. Und von diesem Augenblick habe ich nur noch gedankt, dass Gott ihn berührt. Und es war also eine wunderbare Verbindung zu ihm. Und ich werde, also es sind 2 Dinge, die dann geschehen sind. Am Montag wurde er entlassen. Am Sonntag früh bringt die Schwester ein Tablett mit Frühstück. Wir hatten gerade uns unterhalten. Ihr habt gesagt, weißt du, das mit der Gnade in der Bibel, das alles so verschwommen und wischiwaschi. Ich kann mir da überhaupt nichts anfangen. Bei uns ist das viel einfacher. Wir halten Ramadan. Wir beten 5-mal am Tag gen Mekka, in Richtung Mekka. Wir glauben an die 5 Säulen des Islam, des islamischen Glaubens. Er hat das einige ganz praktische Dinge genannt. Und wenn man das einhält, dann kommt man ins Paradies. Und da kam die Schwester mit dem Tablett. Und da sagte ich, Tanju, das mit der Gnade, pass auf, ich erkläre dir das gleich. Nehmen wir an, die nette Schwester würde hereinkommen und würde wie jetzt 2 Tabletts bringen. Auf einem Tablett allerdings nur die Zutaten. Du müsstest alles zubereiten. Du müsstest Milch schlagen, dass es Butter wird. Du müsstest das Mehl erst backen. Alles musst du zubereiten. Und das andere Tablett, wo alles schon fertig ist. Nach welchem Tablett würdest du greifen? Er sagt, also in der Situation kann man gar nichts zubereiten, sagt er. Also ich würde natürlich nach diesem Tablett greifen. Ich sage, siehst du, das ist Gnade. Ihr müsst zubereiten. Wir dürfen gleich nehmen. Und ihr habt gar keine Lage zuzubereiten, wie wir im Krankenzimmer. Ihr könnt es überhaupt nicht. Ihr versagt, auch immer wieder. Keiner kann die Regeln des Islam halten. Gibt da keine Gewissheit. Und da wurde er sehr nachdenklich und ich höre noch heute das Wort, es war beinahe Betroffenheit. Er sagte, bitte rede nicht weiter. Er fühlte sich zutiefst angesprochen. Und ich habe auch nicht mehr weitergesprochen. Und dann kam der Sonntag, der Montag. Er saß angezogen fertig zur Entlassung. Am Tisch, ich saß ihm gegenüber. Ich dachte, irgendwann muss es ja kommen. Ich sag nichts, der Herr hat gesagt, dass er sich bekehrt. Und dann fing er an zu sprechen. Und er sagte, Friedhold, könnten wir nicht noch miteinander beten? Ich hatte nie mit ihm gebetet. Ich hatte für ihn gebetet, leise. Aber nicht mit ihm. Ich frage zurück, zu welchem Gott willst du beten? Er sagt, zu dem Gott, an den du glaubst. Und es war's. Er hat als erster gebetet. Er hat den Namen Jesus ausgesprochen. Und weil ich gelegentlich auch Geschichten erzählt habe, wie Menschen Jesus erlebt haben, auch in St. Pauli, hat er gewusst, wie man das tut. Und er hat ein Hingabegebet an Jesus gesprochen. Und dann verabschiedete er sich. Aber das war es noch gar nicht. Der kam am Nachmittag wieder. Und er betrat das Zimmer und sagte, sag mir, was mit mir passiert ist. Als ich die Treppen runterging und auf der Straße von Stuttgart stand, kam eine solche Liebe in mein Herz. Ich hätte am liebsten alle Menschen umarmt und sie abgedrückt. Sag mir, was ist mit mir passiert? Und jetzt konnte ich ihm sagen, was Wiedergeburt ist. Jetzt konnte ich sagen, was der Heilige Geist einem Menschen bewirkt. Ich spreche von der Pro-Haltung. Also die Grundvoraussetzung auch für diese Fürbitte war die positive Einstellung zu ihm. Nicht, dass ich im Zimmer lag und gesagt habe, also die hätten mir als Pastor ja auch einen anderen hier reinlegen können. Ne? Ich bin im ganzen Krankenhaus bekannt gewesen. Ich habe da schon evangelisiert in diesem Krankenhaus. Ich habe da eine Evangelisation in der Krankenhauskapelle gehalten. Also die Oberschwester war eigentlich unverschämt. Jetzt, sie hätte mir eigentlich ein Einzelzimmer geben müssen als Pastor. Ne? Oder wenn sie mir schon, da hätte sie wenigstens einen intelligenten Typ, so einen Studierten oder sowas reinlegen. Ne? Also diese Gedanken, verstehen Sie, ist alles grundfalsch. Alles grundfalsch. Richtig ist, das ist jetzt mein Nächster. Und der ist jetzt so wichtig. Ich liege jetzt im Krankenhaus nicht wegen meinem Blinddarm, das war nur eine Nebengeschichte. Ich liege im Krankenhaus wegen Tanju. Und nach dieser Woche habe ich gesagt, Herr, warum habe ich nicht 3 Blinddärme? Ich würde gerne mal reingehen. Also Gott schickt, Gott schickt uns, wenn er uns irgendwo hinschickt, immer mit Aufträgen. Immer. Wir liegen nie wegen uns irgendwo rum. Wir liegen nicht wegen uns. Ja, das ist alles nur Nebensache, das sind alles nur Mittel zum Zweck, damit sein Plan in Erfüllung kommt. Als ich vor Jahren zu einem Kuraufenthalt geschickt wurde, es war in Ida Oberstein, in der Nähe der Edelsteinstadt, in Sobernheim, da war mir auf der Fahrt das völlig klar. Ich gehe nicht zur Kur. Die Krankenkasse will, dass ich gesund wird. Ich habe gar keinen Wert drauf gelegt. Ich habe gesagt, Herr, ich gehe zuallererst als Missionar. Ich gehe auf diese Kur. Und das ist jetzt meine Missionsstation. Da möchte ich für dich arbeiten. Und ich habe das bewusst im Gebet ausgesprochen. Ich habe gesagt, Herr, Jesus Christus, ich will nicht zuerst gesund werden. Das habe ich gesagt. Ich will zuerst, dass Menschen gerettet werden. Das will ich. Und ich bin so dankbar, es haben sich so viele Türen geöffnet. Bereits am zweiten Tag kam die Kurverwaltung auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich gerne mal einen Vortrag halten würde hier. Und ich durfte jede Woche 2 Evangelisationsansprachen im Chorgelände halten. Und es sind Menschen zum Glauben gekommen und wir haben einen Gebetskreis gegründet. Es wurde eine Ansprache von mir gedruckt, die wurde noch 10 Jahre später allen Patienten mitgegeben, die in dieses Chorgelände kamen. Also Gott hat da so viel getan, in 5 Wochen. Viel getan. Warum? Nicht durch mich, sondern, sondern durch mich, würde ich sagen. Durch mich hindurch, weil ich mich ihm zur Verfügung gestellt habe. Das ist das Geheimnis der Pro-Einstellung zu allen Menschen. Wir haben einen Auftrag von Gott. Und er ist nur möglich, dass wir ihn wirkungsvoll ausführen, wenn wir eine grundsätzliche Haltung der Liebe haben. Drittens, wirkungsvolle Fürbitte ist durch den Blick auf das Kreuz und unter Einbeziehung dessen, was dort geschah, möglich. Das ist ein Satz, den ich am Schreibtisch formuliert habe. Ich werde ihn deuten. Das ist ja beinahe chinesisch. Wirkungsvolle Fürbitte ist nur durch den Blick auf das Kreuz und unter Einbeziehung dessen, was dort geschah, möglich. Hören Sie einmal in diesem Bibeltext. Der handelt ja von der Fürbitte. Betet für alle Menschen. Und dann ist hier davon die Rede, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst für uns geopfert hat. Hier wird das Kreuz eingebaut. Und jetzt möchte ich Ihnen ein Geheimnis der Fürbitte nennen. Es gibt, wenn wir es ernst meinen, der Fürbitte, gibt es eine zweifache Fürbittemöglichkeit. Es gibt eine seelische Fürbitte. Und seelische Fürbitte ist, wenn wir uns seelisch reinsteigern. Und dann beten wir nicht mehr über die Kraftzentrale Gottes. Dann beten wir direkt. Und das kann eine Belastung werden. Für uns und für andere. Da können wir was abkriegen. Da können wir was erwischen. Besonders wenn der andere besessen ist, dann werden wir die Geister zu spüren kriegen. Also wenn wir seelisch beten, wenn unsere Fürbitte auf der Welle der Seele hinschwappt zum anderen, dann ist das nicht gut. Fürbitte muss immer über die Kraftzentrale Gottes gehen. Darum wenden wir uns ja an Jesus. Darum wollen wir ja, dass der Herr diesen Menschen berührt. Dass Jesus Christus diesen Menschen packt. Nicht wir, er. Fürbitte geht immer über die Kraftzentrale nach oben. Das ist das Zweite. Es ist die geistliche Fürbitte. Und ich möchte Ihnen auf dem Hintergrund dessen, was am Kreuz geschah, einmal zeigen, wie sie befreit und doch vollmächtig Fürbitte üben können. Erstens, was geschah am Kreuz? Am Kreuz trug Jesus die Sünden der ganzen Menschen. Johannes 1, 29. Siehe, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt trägt. Das heißt, vor 2000 Jahren am Kreuz auf Golgatha hat Jesus Christus die Sünde des Menschen getragen, für den sie beten. Stimmt's? Der trägt sie nicht heute. In der Bibel steht, dass Jesus ein für alle Mal gekreuzigt wurde. Er wird nicht jeden Tag gekreuzigt. Darum ist die Lehre in der Messe, in der katholischen Messe, eine Irrlehre. Jesus wird nicht nochmal gekreuzigt, auch nicht in der Messe. Es ist damals, vor 2000 Jahren, ein für alle Mal geschehen. Damals trug Jesus die Sünden aller Menschen. Und wenn Sie jetzt Fürbitte üben und Sie können das einbeziehen, also nehmen wir an, Sie haben einen Menschen, für den Sie beten, ich nenne einfach mal Peter, ich bete also für Peter, und ich kann so beten, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du vor 2000 Jahren die Sünden von Peter schon getragen hast. Alles, was er an Mist in seinem Leben drin hat, alle Schuld, alles Fehlverhalten, hast du bereits vor 2000 Jahren am Kreuz getragen. Öffne ihm die Augen, dass er das erkennt. Das ist eine wirkungsvolle Fürbitte nach oben, sie befreit zugleich. Zweitens, was geschah am Kreuz? Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus am Kreuz uns Menschen mit seinem Blut für Gott erkauft hat. Wir sind durch die Sünde verkauft an Satan. Jeder Mensch hat sich selbst verkauft, denn jede Sünde ist eine Preisgabe der Persönlichkeit an Satan. Wir haben uns verkauft. Aber Jesus Christus hat uns zurückerkauft. Mit seinem Blut, Offenbarung 5, Vers 9. Er hat uns erkauft für Gott. Menschen aus allen Völkern und Sprachen und Stämmen hat er für Gott erkauft. Warum gibt es im Himmel einen Lobpreis, eine Anbetung? Wenn ich das jetzt einbeziehe in meine Fürbitte, für einen Menschen, der noch gebunden ist, und ich kann das in meiner Fürbitte einbeziehen, danke Herr Jesus, dass du Peter schon vor 2000 Jahren losgekauft hast. Du hast dein Blut für ihn gegeben. Er ist schon losgekauft von Satan. Er weiß es nur nicht. Er hängt doch im Gefängnis, obwohl er rausgehen könnte. Er hat die Ketten noch dran, obwohl er sie abschütteln könnte. Er ist schon losgekauft mit Blut von dir. Dann ist es eine befreite Fürbitte. Kann ich befreit beten? Was hat Jesus am Kreuz getan? Jesus hat uns versöhnt, die Menschen versöhnt mit Gott. 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Am Kreuz geschah die Versöhnung. In der Fürbitte kann ich das einbeziehen. Danke, Herr Jesus, dass du vor 2000 Jahren Peter schon versöhnt hast mit dem Gott, mit Gott, dem Vater. Es ist schon geschehen. Und jetzt habe ich ganz positive Momente. Das heißt, alles ist schon geschehen. Nur muss er es noch begreifen. Öffne ihm die Augen, öffne ihm das Herz für das, was schon geschehen ist. Meine Freunde, das ist eine befreite Fürbitte. Hier steigern wir uns nicht seelisch rein, sondern hier können auch Tränen fließen aus Dankbarkeit. Aus Dankbarkeit, was Jesus für diesen Menschen schon getan hat. Und hier werden plötzlich göttliche Kräfte freigesetzt, von oben. Aus der Kraftzentrale Gottes. Mein schwaches Gebet kommt nach oben, es wird tausendmal verstärkt und heruntergesendet, gereinigt und verstärkt von Jesus Christus. Darum ist wirkungsvolle Fürbitte eigentlich nur durch den Blick auf das Kreuz und unter Einbeziehung dessen, was dort geschah, möglich. Versuchen Sie einmal, Ihre Fürbitte auf diesem Hintergrund mit zu gestalten. Viertens, wirkungsvolle Fürbitte erfordert Offenheit für göttliche Impulse und Eingehen auf göttliche Impulse. Der Fürbitter hat offene Augen und ist immer bereit, auf göttliche Impulse einzugehen. Der Fürbitter bekommt Aufträge, ist gar keine Frage. Echte Fürbitter bekommen Aufträge von Gott. Die suchen sich die Aufträge nicht, sondern Gott führt uns solche Aufträge zu. Es kann sein, dass das ganz spontane Aufträge sind, die Gott uns gibt und die wir dann auszuführen haben. Beispiel, ich hatte in Konstanz eine Evangelisation. Wir haben an einem Nachmittag Straßeneinsätze gemacht. Die Kirche, in der ich evangelisierte, war die Kirche in einem kleineren Wohngebiet, Reihenhäuser, zwischen den Reihenhäusern Grünanlagen. Und ich bin mit meinem Lautsprecher und mit dem Missionsteam immer von einer Grünanlage zur anderen. Wir haben mit Gedachen einige Lieder gesungen. Ich habe kurz gepredigt, die Leute eingeladen und dann zogen wir weiter. Wir hatten einen ganzen Schwarm von Kindern, die uns immer begleiteten. Und da fiel mir besonders einer auf, der ging immer mit. Also die anderen hängten wieder ab und neue kamen dazu. Aber der eine schob sein Fahrrad und ging immer mit uns mit. Und dann war der Missionseinsatz zu Ende. Und wir gingen zur Kirche zurück, so 10 Minuten Fußweg. Und hier eine ältere Mitarbeiterin aus der Schweiz lief neben mir. Und ich habe zu ihr gesagt, ich denke, wir beten jetzt gemeinsam für die Menschen, die wir angesprochen haben. Und wir haben laut gebetet. Ich, dann sie, und dann wieder ich, und dann wieder sie. Und neben uns lief der Junge mit seinem Fahrrad und guckte uns mit großen Augen an. In 10-Jähriger, während wir beteten, ja. Er guckte uns an und plötzlich kam ein solcher Impuls. Der Impuls war, bete für diesen Jungen. Und ich unterbrach mein Gebet und ich fragte, wie heißt du? Und er sagte, Sascha, ich wüsste den Namen heute nicht mehr, wenn ich nicht intensiv für ihn dann gebetet hätte. Sascha. Ich sage, okay, Sascha, ich werde jetzt für dich beten. Bist du bereit? Ja, sagt er. Ich habe etwas getan, was ich auch sehr selten tue. Ich legte ihm auf der Straße meine Hände auf und betete mit ihm unter Handauflegung. Als ich Amen gesagt habe, da strahlte er mich an und sagte, danke. Und dann fuhr er mit dem Fahrrad weg. Gut, die Sache war vergessen. Wir hatten einen Tag später einen zweiten Missionseinsatz, diesmal nicht mit Lautsprecher, sondern von Haus zu Haus. Wir hatten uns in kleine Teams aufgeteilt. Wir besuchen die Leute in den Häusern. Und ich gehe durch einen Vorgarten, ich will gerade in ein Haus gehen, da sehe ich auf einer Wiese eine Frau im Bikini, die sonnte sich. Ich ging auf sie zu und ich sagte, entschuldigen Sie, ich bin der Missionar, der hier in der Kirche predigt, gestern haben Sie mich vielleicht gehört. Wir wollten jetzt eigentlich Besuche machen in den in den Wohnungen,